Lippen, ich hab dicke Lippen und sie blasen. Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen.